auch schon jede Woche im Chat eingetragen. Aber sonst vergesse ich den Überblick, wenn dann auf der einen Seite links Fragen stehen und dann auch noch im Chat Fragen stehen und so weiter. Wie gerade schon, können sich die Kandidaten jetzt nacheinander erstmal vorstellen, bis zu einer Minute, und danach können Fragen gestellt werden. In der Reihenfolge im Pad ist zuerst der Florian dran. Kleinen Augenblick, ich bin noch am Essen. Ich bin in einer Minute da. Gut, dann der Matthias. Ja, also, mein Name ist Matthias Jung. Ich bin 33 Jahre, verheiratet, habe 3 Kinder, habe Wirtschaftsingenieur für Bauwesen studiert und das 3 Jahre als Beruf auch ausgeübt. Ich war Projektmanager in einem Recyclingunternehmen, habe 1,5 Jahre eine Tongruppe geführt als Betriebsleiter und ja, habe die Piratenpartei 2011 für mich entdeckt, bin hingegangen, habe reingeschnuppert, fand alles sehr toll und bin seitdem im Vorstand vom KV Leipzig tätig. Und jetzt der Chris. Ja, ich bin Chris, eigentlich Christian Hoffmann mit vollem Namen. Ich denke, die meisten kennen mich mittlerweile. Ich habe ja jetzt schon einige Grillen mitgemacht. Ich hatte mich auch als Direktkandidat für Leipzig beworben. Da gab es auch einen Stream. Ich weiß nicht, ob es eine Aufzeichnung gibt. Da habe ich mich ein bisschen ausführlicher vorgestellt, falls jemand das interessiert. Ja, man findet mich auch in der Wiki. Man findet mich regelmäßig im Mumble. Man kann mich also auch noch persönlich ansprechen und mich ein bisschen ausfragen. Mein Twitter-Account ist @einpseudonym. Ja, bitte folgen, dann kriegt ihr auch ein bisschen mit, was ich so poste. Florian, kannst du jetzt? Ja, jetzt kann ich. So, also ich bin im bürgerlichen Leben der Florian Woker, online Dietpunk oder Flo mit PH oder Phi. Bin 37 Jahre alt. Zurzeit suche ich Arbeit. Ansonsten bin ich Gestalter. Bei den Piraten seit 2009 irgendwann. Und ja. Und jetzt die Fragen. Na, wer möchte anfangen? Vielleicht fängst du an, das ist immer ein ganz guter Icebreaker. Gut, dann frage ich alle Kandidaten, welche Positionen im Programm sie besonders wichtig finden. Florian, du kannst auch anfangen. Oder Chris. Eben. Also für mich persönlich, Alleinstellungsmerkmale von uns ist einerseits, dass wir uns jetzt ab Bochum dann auch wirklich im Grundsatzprogramm von dieser Wachstumsgedanken und von diesem Traum der Vollbeschäftigung verabschiedet haben, weil wir haben echt Besseres zu tun als Vollbeschäftigung. Damit zusammenhängt natürlich bedingungsloses Grundeinkommen und über das bedingungslose Grundeinkommen Chancengleichheit, Gerechtigkeit. Das sind so auch die Themen, die mich zu den Piraten gebracht haben. Also, obwohl ich Mitglied geworden bin in der Zeit, als irgendwie der Kerni-Volli-Krieg irgendwie eher noch für die Kernis ausging, würde ich sagen, ich bin so einer der ersten, oder nee, das wäre jetzt überheblich, aber ich finde es total super, dass wir jetzt ein Vollprogramm haben und ich finde es total super, wie unser Vollprogramm aussieht. Matthias? Also ich kann mich da jetzt nicht so genau auf einzelne Punkte im Programm beschränken, weil ich also in dem Jahr die Piratenpartei eigentlich immer mehr kennengelernt habe und jeden Tag dazu lerne und jeden Tag das Programm auch mehr und mehr verstehe, was sich da eigentlich dahinter verbirgt. Und ich habe auch mal ein halbes Jahr lang meines Lebens damit verbracht, ein Patent zu entwickeln und war da auch schon recht weit fortgeschritten in der Patentierung und bin quasi in der Piratenpartei zu einer völlig anderen Ansicht gekommen, was das Urheberrecht angeht und was eigentlich man mit einer, ich sag mal, Neuformulierung des Urheberrechts oder mit einer Trennung des Urheberrechts in das Patentrecht, Markenrecht und den eigentlichen Urheberrechtsschutz, was man damit eigentlich alles bewirken könnte. Und, aber das ist jetzt nur ein Punkt, bei dem ich mich weiterentwickle und weiterlerne und zu enormen Erkenntnissen gekommen bin. Es gibt noch wesentlich mehr Punkte und ich finde dieses Programm einfach so, wie es ist, geil. Okay, jetzt der Chris und dann nochmal Florian im Nachtrag. Ja, auch ich finde es schwierig, das jetzt in einzelnen Positionen festzumachen. Es ist irgendwie, es zieht sich irgendwie sowas durchs Programm, so ein Menschenbild, so eine Gestaltungsidee der Zukunft, die in vielen Punkten noch nicht so wirklich konkretisiert ist, aber ich denke, man merkt, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Chancengleichheit auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Die Folgen der digitalen Revolution. Ich weiß nicht, ob man das jetzt schon wirklich Revolution nennen kann. Ich denke, wir sind jetzt gerade so am Anfang, dass die digitale Revolution losgeht. Wir haben noch einen Haufen Offliner in der Gesellschaft, die werden irgendwann tatsächlich auch die Minderheit sein. Ich bekomme immer wieder mit, in Diskussionen werden einfach Leute von ihrem Leben erzählt, sei es hier im Mumble, sei es im realen Leben, dass man immer wieder auf bestimmte Punkte im Programm kommt, wo wir irgendwo Antworten geben wollen. Das ist zum Beispiel das BGE, wenn es darum geht, Altersabsicherung, wie ist das mit der Vollbeschäftigung? Ist das noch, also wir haben uns ja mehr oder weniger da konkret ausgesprochen, dass wir Vollbeschäftigung für nicht mehr realistisch halten, auch nicht unbedingt anstreben. Auch die Frage mit dem Urheberrecht, ist einfach ein ganz normales Gespräch. Ja, man redet darüber, dass man jetzt gern einen Film gucken würde, ja, man kann ihn nicht kaufen, man könnte ihn illegal runterladen, solche Sachen. Also es gibt eine ganze Menge, was mir wichtig ist. Aber wir haben auch noch Lücken. Gut, jetzt Flo nochmal. Ja, was ich vorhin vergessen hatte, unser familien- und geschlechterpolitisches Programm ist definitiv eine Sache, die mich wahnsinnig begeistert. Also ich mache seit den 90ern das mit der Geschlechterpolitik. Und ich habe das selten so schön und klar und deutlich auf den Punkt gebracht gesehen, wie bei uns im Grundsatzprogramm. Die nächste Frage hat das Seehund. Ja, Frage an alle. Wie lebt ihr das Piratending? Ich meine, wie lebt ihr das? Nicht, was ihr macht, was ihr alles macht, wo ihr teilnehmt, wo ihr in AG seid. Wie lebt ihr das Piratending persönlich? Gibt es eine Redereihenfolge oder wie ist das hier? Fang einfach an. Sascha, ich weiß nicht ganz genau, worauf du hinaus willst, aber ich bin Segler. Wenn ich irgendwo rumsegle, dann denke ich nicht unbedingt jetzt in erster Linie Jo, Piraten voran, sondern ich lebe eigentlich diesen Idealismus, den ich in die Partei mit reinbringen will, den lebe ich eigentlich Tag für Tag mit meiner Umgebung und mit meiner Umwelt. Und ich hoffe, dass ich davon einen Teil in die Partei hineintragen kann. Ja, wie lebe ich dieses Piratending? Ich könnte jetzt sagen, ich habe ein Piratenschlüsselband. Ich habe irgendwie kein Oberstück Oberbekleidung, auf dem kein Piratenbutton drauf ist. Aber das wäre jetzt irgendwie Blödsinn. Für mich irgendwie, was die Piraten anders macht als andere Parteien, ich glaube, das ist der Hintergrund der Frage, ist, wie wir mit Politik umgehen, wie wir an Politik herangehen. Und das ist so der Punkt, den ich auch weiter aufrechterhalte. Also ich bin über die an die Piraten rangekommen, über diese Hacker-Szene beziehungsweise Hackerspace-Szene. Und da ist es halt einfach dieser spielerische Herangang, irgendwie so dieses, wir haben ein Problem und eine Lösung wird sich finden. Und einfach mal dieses, wir nehmen Dinge und spielen mit ihnen. Und mit Spielen meine ich jetzt nicht irgendwie so, dass wir unernste Sachen machen, weil Politik ist nun mal leider ein ernstes Geschäft, aber dass wir uns nicht verbiegen, nur weil wir jetzt ein ernstes Geschäft machen. Ja, so lebe ich das. Naja, ich habe mich halt die letzten 2 Wochen, sage ich mal, wirklich intensiv damit beschäftigt, was ist überhaupt piratisch, was sind Piraten überhaupt, was ist überhaupt die piratische Identität, wo kommt das Ganze her, wie lebe ich das? Ich würde mal sagen, was auf jeden Fall piratisch ist, ist bestimmte Tools zu benutzen, hier im Mumble zu sein, Twitter zu nutzen, die Wikis zu nutzen, etc. etc. Ich habe mir auch die Frage gestellt, Partei und für wen ergreifen wir hier überhaupt eigentlich Partei? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ja diese Fragestellung noch nicht so wirklich beantwortet ist für viele. Gerade eben auch durch den Konflikt jetzt bei uns im KV hat man halt gemerkt, da gibt es unterschiedliche Vorstellungen davon, für wen man jetzt Partei ergreift. Ich sehe das mittlerweile so, ich ergreife Partei halt wirklich für die Leute, aus denen die Piratenbewegung hervorgegangen ist, also Digital Natives, ja, eher so eine jugendliche Kultur, Nerds, Außenseiter der Gesellschaft, die irgendwie gemerkt haben, so das, was, sag ich mal, das Establishment, wenn man es so nennen darf, was das so fabriziert, ja, hat keine Zukunft, das fährt irgendwie die Karre immer mehr an die Wand. Und ja, wir haben jetzt sozusagen, also ich zähle mich halt auch zu dieser Subkultur, wir haben jetzt halt sozusagen die Stimme ergriffen und ja, wollen deutlich machen, dass es halt anders weitergehen muss. Ja, also ich lebe das auch tatsächlich irgendwo auch dann politisch. Also ich möchte es auch auf jeden Fall ausleben. Als nächstes hatte der Thomas Walter eine Wortmeldung oder möchte Dayatpang nochmal was sagen? Ja, und zwar zu der Subkultur. Also für mich persönlich kommt halt irgendwie die Piratenpartei großteils personell und kulturell irgendwie aus dieser Hacker-Szene. Und das ist ein Punkt, den wir mittlerweile sehr, sehr weit verloren haben. Also immer wenn ich in meinem Hackerspace bin, werde ich dafür komisch angeschaut, dass ich Pirat bin, was irgendwie 2009 definitiv nicht der Fall war. Ich könnte jetzt sagen, wir sollten da konservativer werden und uns irgendwie auf die alten Werte besinnen oder einfach mal selber was schaffen. Also weil zurzeit ist die Piratenpartei irgendwie an so einem, für mich so ein Scheidepunkt, wo wir entweder Partei werden wie die anderen Parteien, was dann der Punkt ist, wo meine Frau sagen würde, ja, dann braucht's uns nicht. Oder wir behalten uns halt diesen, wir hacken das Systemansatz, den wir früher hatten und gehen ran und mit ganz neuen Problemlösungsansätzen. Und wir sind die Leute, die sich keinen Anzug anziehen, bloß weil sie ernst genommen werden wollen. Oder wenn sie sich, wie ich das mache, in den Sakko überwerfen, dann sagen sie dazu, hier, ich trage dieses Sakko, weil ich damit ernst genommen werde. Punkt. Ich trage dieses Sakko nicht, weil es Konvention ist, sondern weil ich einfach euch gerade socially engineere. Und ja, es wird irgendwie auf jeden Fall fürs nächste halbe Jahr noch ganz spannend, irgendwie, was eigentlich piratisch ist, wo ich gerade dastehe und mir denke, irgendwie so, piratisch ist irgendwie schon so ein, also ich finde den Ausdruck, mag ich nicht. Flo, wir sollten reden. Verlier die Vision nicht. Aber ich habe doch schon so viele Visionen, dass ich damit regelmäßig zum Arzt gehe. Okay, jetzt hat Thomas mit seiner Frage. Ja, ich wollte eigentlich mal eure Ansichten wissen, ob es jetzt 5 oder 10 Thesen sind, sind egal. Oder was ist nach eurer Ansicht nach notwendig, um unsere Gesundheitsreform anzugehen? Wo sind die Knackpunkte und was wären die Konsequenzen? Ich hätte da schon was. Ding, mit dem ich schon seit Jahrzehnten hausieren gehe. Wir haben mit der Krankenversicherung ein Sozialsystem. Wir haben mit dem Krankenversicherungssystem, wie wir es in Deutschland haben, ein Sozialsystem, wo die Leute, die in das Sozialsystem Geld reinbringen, nicht mitspielen. Soll heißen, die Leute, die wirklich, also so Sozialsysteme funktionieren ja so, dass die Leute, die viel verdienen, viel dazu beitragen, monetär, die Leute, die wenig verdienen, tragen dazu weniger bei. Am Ende bekommen sie alle die gleiche Arztbehandlung. Problem in Deutschland ist, dass jeder, der ein bisschen besser als der Durchschnittsangestellte verdient, sich rausnehmen kann aus diesem Sozialsystem und das komplett. Und da ist der Punkt, wo ich das dann nicht mehr begreife, dass sozusagen wir hier ein Sozialsystem haben, wo nur die Armen stützen. Und mit die Leute, die viel verdienen, einfach komplett raus sind. Das wäre so, wie wenn wir einfach mal sagen würden, dass wir Einkommen ab einer halben Million irgendwie, wir besteuern nur die erste halbe Million, die Menschen verdienen. Alles drüber hinaus wird einfach nicht mehr besteuert. Kann nicht funktionieren, funktioniert nicht, muss geändert werden. Ich habe jetzt nichts dagegen, dass Leute, die viel Geld verdienen, irgendwie private Zusatzversicherungen abschließen, dass sie Chefarztbehandlung, Einzelzimmer, pipapo. Ich bin definitiv keiner, der sagt, dass Gerechtigkeit nur dadurch erreicht wird, dass alle gleich behandelt werden. Aber ich würde sagen, Gerechtigkeit kann nicht entstehen, wenn die reichere Hälfte der Gesellschaft die ärmere Hälfte der Gesellschaft einfach hängen lässt. So. Okay, also Gesundheitspolitik ist ja ein ganz kleines bisschen mein Thema, da meine Frau im Gesundheitswesen arbeitet und auch ein Großteil meiner Familie. Deswegen kenne ich mich da auch ein bisschen aus, wie Ärzte, Apotheker honoriert werden, was Krankenkassen eigentlich so bei Rezepten bezahlen und deswegen will ich da mal einige Dinge aufzählen. Also für mich ist das Wichtigste, wenn wir das entscheiden könnten, dass wir die Anzahl der Krankenkassen reduzieren. Das muss keine Einheitskasse werden, aber das könnten durchaus maximal 10 Kassen sein, bundesweit, die natürlich untereinander im Wettbewerb stehen durch Angebote, Zusatzleistungen für ihre Beitragszahler. Aber so wie es jetzt ist, dass wir über 100 Krankenkassen noch haben, vor ein paar Jahren waren es noch über 300, das brauchen wir nicht. Das sind nämlich von den gesamten Gesundheitskosten allein ungefähr 5,6% Personalkosten, die für die Krankenkassen aufgewandt werden. Und dass manche Manager in einer Krankenkasse mehr verdienen als die Bundeskanzlerin, das entbehrt sowieso jeglicher Realität. Das ist ein Punkt, Reduzierung der Krankenkassen. Dann muss der Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern stärker kontrolliert werden. Mir fehlt da natürlich das Patentrezept, was man machen kann. Aber es ist eben jetzt sehr oft so, dass damit ein Patient wirtschaftlich im Krankenhaus wird, bestimmte Versorgungsleistungen am Patienten vorgenommen werden, die nicht unbedingt immer sehr nötig sind. Es ist auch eine Studie gemacht worden, wonach jede 10. Krankenhausabrechnung gefälscht ist, also ohne dass man eine Behandlung durchgeführt hatte, wurde etwas abgerechnet. Da müsste man vielleicht einen Weg finden, wie der Wettbewerb nicht zum Nachteil des Patienten oder auf den Schulden des Beitragszahlers zustande kommt zwischen den Krankenhäusern. Eine weitere Maßnahme wäre die Überprüfung der Arzneimittelzulassungsverfahren. Die pharmazeutische Wirtschaft hat eine sehr große Marktmacht, die sie auch missbraucht. Und da können wir in unser Programm gucken und mit der Transparenzkeule wedeln, wie wir wollen. Da wird sich von selber nichts ändern. Da muss der Gesetzgeber in irgendeiner Form nachlegen. Und das vielleicht mit einer neutralen Instanz, Denn die Krankenkassen verfolgen ja zum Teil auch wieder eigenwirtschaftliche Interessen, auch wenn sie eigentlich Unternehmen des Staates mehr oder weniger sind. So werden eben doch Erfolgsprovisionen gezahlt an Spitzenmanager. Und das führt eben auch dazu, dass in dem Arzneimittelzulassungsverfahren bestimmte Dinge hinausgezögert werden. Teilweise die pharmazeutische Industrie, die Krankenkassen in Erpressungshaftung nimmt und teilweise andersrum. Und das immer zum Nachteil des Patienten. Also auch dort ist großer Nachbesserungsbedarf. Dasselbe gilt natürlich für die Arzneimittelpreisfindung, wo sich die beiden auch wieder gegenüberstehen und sich gegenseitig blockieren, sodass es durchaus manchmal sein kann, dass ein Arzneimittel schon auf dem Markt ist und noch keiner weiß, wie teuer es wird. Ärzte es verschreiben, aber der Preis eben immer noch nicht feststeht. Und das kann für alle Beteiligten nicht sinnvoll sein. Grundsätzlich muss ich sagen, bin ich dafür, dass alle Beteiligten in der Bevölkerung in die gesetzliche Krankenkasse einzahlen und dass eben Leute mit mehr Einkommen, und das einkommensabhängig, also wer mehr hat, soll mehr einzahlen, und dass eben Leute, die sich trotzdem eine private Fürsorge leisten wollen, durchaus sich zusätzlich privat versichern können. Und das kann dann natürlich auch sich auf deren Behandlung auswirken. Ich hätte jetzt noch ein paar Punkte, aber ich mache erstmal Stopp. Ja, also so detailliert wollte ich jetzt keine Antwort darauf geben. Ich muss auch einen Disclaimer vorweg schicken. Meine Idee zur Gesundheitsreform ist meine Meinung, das wird sicherlich nicht von mir extrem forciert an irgendeiner Stelle, wenn ich Abgeordneter bin. Meine Meinung wird dann einen Beitrag da finden in der Diskussion vielleicht. Okay, so als Skizze, ja, ich bin auch der Meinung, wir müssen alle in die gesetzliche einzahlen, also alle Teile der Bevölkerung. Es soll weiterhin die Möglichkeit der privaten Zusatzversorgung geben, wenn man mit den Leistungen der gesetzlichen nicht einverstanden ist. Es gibt meiner Meinung nach sehr, sehr großen Diskussionsbedarf an der Stelle, was ist denn letztendlich die Basisversorgung, die die gesetzliche dann bereitstellt. Also welche Leistungen sollen da enthalten sein? Was kann und soll in Zukunft noch bezahlt werden. Der medizinische Fortschritt geht weiter. Ja, viele Sachen werden auch teurer. Kann das dann eine gesetzliche Krankenkasse noch leisten? Das ist auch eine moralische Diskussion, welchen Gesundheitsstand wir sozusagen jedem Einwohner verfügbar machen wollen. Mein Ansatz, der ein bisschen konträr ist zu dem, was die anderen jetzt gesagt haben, ist der, dass ich die Krankenkasse als Solidarausgleich der Gesundheit begreife und nicht als Solidarausgleich des Sozialen. Sprich, ich wäre eher dafür, einen einheitlichen Betrag zu machen. Wie hoch der ausfällt, auch das hängt davon ab, wie die Diskussion ausfällt, welche Leistungen zur Verfügung gestellt werden sollen. Also es hängt ja beides ein bisschen voneinander ab, wie viel Geld man dann zur Verfügung hat. Natürlich, also der Sozialausgleich, geringer Einkommen muss natürlich trotzdem stattfinden. Da sehe ich dann aber eher, dass das über Steuermittel passiert. Also nochmal deutlich, das Gesundheitssystem ist für mich ein Solidarausgleich zwischen Kranken und Gesunden und nicht zwischen unterschiedlichen sozialen Schichten. Der Thomas hat noch eine Nachfrage. Ja, ich möchte es nochmal konkret machen. Ich war neulich in der Apotheke und musste für 78 Euro einen Plastikschlauchkanüle kaufen für eine Kurznarkose. Und das Ding kostet in der Produktion, was weiß ich, schätze mal vielleicht einen Euro. Meine Frage jetzt ist, seid ihr dafür, dass wir hier eine Preisreglementierung einführen müssen, um diese ausufernden Arzneimittelkosten zu reduzieren? Und zweitens, wie steht ihr dazu, dass jeder Patient von den Ärzten eine klare Übersicht über Kosten und Leistungen bekommt, was ja bei den gesetzlichen Krankenkassen bisher dem Patienten geheim bleibt, um eben Missbrauch zu verhindern? Also, da hast du einen richtigen Punkt angesprochen oder mehrere, Thomas. Das hatte ich ja schon gesagt. Also, dass auf alle Fälle die Arzneimittelpreise, das heißt natürlich auch, dass die Zusatzstoffe beziehungsweise solche Schläuche und andere Sachen, Prothesen, ähnliches, dass das eben in einer neuen Art und Weise die Preise ermittelt werden müssen und nicht mehr so, wie es bisher stattfindet. Weil bisher ist es immer noch so, dass sich die Akteure gegenseitig blockieren und gegenseitig erpressen können. Und was du jetzt gesagt hast, ob so ein Plastischlauch 1 Euro in der Produktion kostet, weiß ich nicht. Und ob man eine generelle Reglementierung da mit einer Schere über den Kamm einrichten sollte, das weiß ich nicht. Es muss auf alle Fälle eine Neureglementierung stattfinden. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich will mal noch 2, 3 Punkte hinzufügen, wenn ich darf. Wir müssen auch im Gesundheitswesen mal auf den Ärztemangel schauen, der in vielen Gebieten verbreitet ist. Das liegt eben auch wieder an den wirtschaftlichen Interessen. Also ein Landarzt, der eben sehr hohe Fahrtkosten hat, ein Hausarzt, der dort eben Hausbesuche machen muss, der kriegt das entsprechend nicht honoriert in dem Maße wie ein Hausarzt, der in der Stadt sitzt und vielleicht 300 Patienten am Tag hat, die ihm die Bude einrennen, der braucht keine Hausbesuche machen, weil das für ihn sich nicht rechnet oder macht es nur so wenig und hat nur so eine kurze Anfahrt zu seinen Patienten, dass er es noch mit abreißen kann. Da müssen eben neue Systeme gefunden werden, die eben auch in Regionen Ärzte ansiedeln, wo eben Ärztemangel ist. Es muss ein neuer Ärzteverteilungsschlüssel stattfinden, wo eben nicht einfach nur auf die Bevölkerungszahl abgelegt wird, wie viel Neurologen auf wie viel 10.000 Leute lasse ich zu, innerhalb eines Umkreises von 20 Kilometern oder so, sondern wo eben dann auch drauf geguckt wird, sind die 3 Neurologen, die in diesem Radius jetzt sind, zum Beispiel in einer Klinik angesiedelt und letzten Endes verfehlt das ja eigentlich das Ziel, was man mit diesem Schlüssel erreichen will. Also da gibt es noch so viel Nachholbedarf im Bereich der Apotheken. Werden Ketten nun zugelassen, europaweit oder nicht? Wo führt das hin? Senkt man durch die Reduzierung der Apotheken die Arzneimittelkosten beziehungsweise die Gesundheitskosten im Allgemeinen? Das sind alles Dinge, die aufgeklärt werden müssen. Und da gibt es noch sehr viel zu tun. Also ich könnte dem Fragesteller jetzt natürlich sagen, ja, selbst schuld, dass du privat versichert bist. Das wäre aber eine sehr, sehr zu kurze Antwort. Dass der Schlauch in der Produktion eher 30 Cent als 1 Euro kostet, ist klar. Was dann Qualitätskontrolle etc. passiert, bis dieser Schlauch für das, wofür er eingesetzt wird, finde ich durchaus richtig. Ob das jetzt 78 Euro sein müssen, weiß ich nicht. Könnte man durchaus mal überprüfen. Aber Gesundheit ist teuer. Gesundheit ist verdammt teuer. Und ja, natürlich wird da irgendwie zurzeit in dem derzeitigen System irgendwie an vielen Stellen Geld ausgegeben, das nicht ausgegeben werden muss. Und dadurch irgendwie gibt es an anderen Ecken kein Geld, wo es dringend Geld braucht. Was ich vorher gesagt habe, wenn wir irgendwie eine gemeinsame Versicherung für alle machen und dann Zusatzversicherungen für die, die sich's leisten können, hätten wir da schon mal eine ganze Menge Druck weg. Über die ganzen Apothekengeschichten habe ich mich noch nicht so sehr beschäftigt, aber wenn es eine Frage wird, mit der ich mich beschäftigen muss, weiß ich, wen ich fragen kann, weil ich weiß, wer sich damit beschäftigt hat. Ja, kann ich eigentlich auch nochmal sagen. Also ich denke nicht, dass es wirklich ein Thema wird, wo ich mich mit beschäftigen werde, aber sollte ich, also ich sag mal, Allgemein gesprochen geht es natürlich darum, wirklich alle Interessensgruppen an einen Tisch zu kriegen und dann halt darüber zu diskutieren. Das sind ja dann eben wirklich viele, ja, viele Positionen, viele Sichten auf das Gesundheitssystem, die man da halt alle wahrnehmen muss. Man kann das nicht nur aus Patientensicht machen, man kann es nicht nur aus Ärztesicht machen, nicht nur aus Kassensicht. Also das Gesundheitssystem ist wirklich ein Riesenthema. Weiß ich nicht, ob die Piraten sich da jetzt dem schon annehmen sollten. Seehund hat noch eine Nachfrage an Chris. Ja, also erstmal muss ich sagen, Lob an alle drei. Ich finde, ihr habt euch mit dem Thema sehr gut auseinandergesetzt. Insbesondere Lob an Matthias, das war spitze in der Differenzierung, sowohl auf der Tatsachenseite als auch was die möglichen Lösungen betrifft. Meine Frage geht nur an den Chris. Du bist für eine Bürgerpauschale mit Sozialausgleich eingetreten. Bedeutet das, dass du nicht mehr nach der Leistungsfähigkeit der Beitragszahler differenzieren willst? Also, dass alle pro Kopf den gleichen Beitrag bezahlen oder nicht? Wie gesagt, ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Das, was ich bisher dazu gelesen habe, dass ich mich damit beschäftigt habe, darüber diskutiert habe, ja, geht es in diese Richtung. Also es ist halt die Frage, ob man wirklich nur einen einzigen Beitrag macht, also beispielsweise für alle Beitragszahler 500 Euro im Monat, oder ob man das doch an der Stelle vielleicht in zwei oder drei verschiedene Beiträge aufsplittet. Dann hat man halt wieder das Problem der kalten Progression. Das will ich eigentlich nicht. Ich will halt ein bisschen wieder das System darauf zurückdampfen, wozu es halt eigentlich gedacht war. Das hatte ich ja vorhin gesagt, was es bedeutet. Und dass natürlich ein sozialer Ausgleich, also sozial Benachteiligter stattfinden muss. Ja, ganz natürlich. Also ich sag mal, ein Geringverdiener könnte sich diese 500 Euro im Monat nicht leisten. Aber das muss dann halt über Steuermittel passieren. Also es wird natürlich parallel dazu weiterhin ein Steuermodell geben, was höhere Einkommen stärker belastet und deswegen an der Stelle dann auch ein Sozialausgleich stattfindet. Ich würde gerne nochmal auf den Thomas seinen Hinweis hin zu diesen Ärzteabrechnungen ein Wort sagen. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass eigentlich auch den gesetzlich Versicherten diese Abrechnungen offengelegt werden, damit jeder mal ein Leistungsverständnis hat, was eigentlich die Gesundheit an welcher Stelle kostet. Also jemand, der über eine Nierentransplantation aufgeklärt wird und aber wo es eben auch noch eine medikamentöse Alternative gibt, der würde sich bestimmt für die medikamentöse Alternative entscheiden, wenn er hört, dass dann 55.000 Euro auf Einschlag sonst weg wären. Also das ist vielleicht ein Beispiel, was nicht immer funktionieren wird, aber ich pflege meine Oma vielleicht zu Hause und habe das Recht darauf, die über einen Krankentransport zu einer Routinekontrolle zum Arzt fahren zu lassen. Das kostet dann um die 450 Euro. Wenn ich mir ein Taxi hole und ich spreche das mit dem Taxiunternehmen ab, die helfen mir vielleicht, dann habe ich vielleicht irgendwo Kosten von 50 Euro maximal. Und das sind so Dinge, wenn die Leute wüssten, was Gesundheit an welcher Stelle kostet, dann könnte man natürlich auch viel mehr Sparpotenziale auch auf freiwilliger Basis aus der Gesellschaft herausholen. Deswegen finde ich das einen guten Ansatz, eine gute Idee vom Thomas oder das ist ja nicht neu. Es wird ja schon gefordert, aber das wäre auch so eine Maßnahme, die auf alle Fälle mit auf die Agenda käme. Die nächste Frage kommt jetzt von John Silver. Ja, hallo. Ich hätte gern von den Kandidaten mal eine Meinung zur Mandatsträgerabgabe. Haltet ihr diese für sinnvoll? Haltet ihr sie für notwendig? Wenn ja, wie viel haltet ihr für angemessen? Eine verpflichtende Mandatsträgerabgabe finde ich erstmal doof, weil Mandate gehen an Leute, die kommen aus dem Leben, die haben Verpflichtungen oder auch nicht. Es gibt Leute, die Mandate übernehmen und dann am Ende des Tages überrascht sind, wie wenig Geld sie mit diesem Mandat verdienen. Es gibt Leute, die durch dieses Mandat irgendwie plötzlich extrem viel Geld verdienen für das, was sie davor verdient haben. Insofern, pauschale Mandatsgeberabgaben, Mandatsträgerabgaben sind erstmal, finde ich, ungerecht. Persönlich würde ich mich erstmal an die Bundessatzung halten. Da gibt es irgendwie einen Eintrag zum Thema Mitgliedsbeiträge und Einkommen. Weil es sind nicht nur diese 42 oder 48 Euro, die wir pro Jahr bezahlen, sondern es ist 1% des Nettoeinkommens, das wir bezahlen sollen. Wenn wir in die Bundessatzung mit reinschreiben, dass also beruflich würde ich sagen, wenn ich von dieser Partei ein Mandat bekomme, kriegt diese Partei irgendwie die klassischen 12% Courtage oder Vermittlungsprovision. So. Ja, meine Meinung dazu ist, brauchen wir irgendwie eine Satzungsregelung oder sonst irgendwas? Denke ich, nein, brauchen wir, sollten wir nicht machen. Dann ist es wie eine Endlosdiskussion, wie hoch das sein soll, etc. etc. Gibt es irgendwo eine moralische Verpflichtung vielleicht? Da würde ich eher sagen, ja. Wenn ich, also für mich wäre das persönlich ein ziemlich hohes Einkommen und ja, ich würde auch sehr viel von meinem Privateigentum in Anführungsstrichen dann auch für politische Ziele oder Zwecke auch zur Verfügung stellen. Also, aber was das dann genau ist, kann ich nicht sagen, ob man dann mal einen Parteitag mitfinanziert oder ob man sich einen zusätzlichen Mitarbeiter einstellt oder. Also da gibt es, denke ich mal, einige Möglichkeiten. Also zweckgebundene Spenden fände ich besser. Also ich habe da ja im Wiki eine recht umfassende Antwort abgegeben, wie ich mir vorstelle, Bezüge aufzuteilen. Und ich sehe es schon eher so, dass man eine moralische Verpflichtung eingeht gegenüber der Partei, weil wir letzten Endes, also nicht als Person, oder für mich steht nicht ich als Person dort im Vordergrund, sondern die Piratenpartei steht für mich permanent im Vordergrund. Und dieses Gehalt sehe ich jetzt zweitrangig eigentlich als Vergütung für mich an, sondern die sehe ich, das Gehalt sehe ich eigentlich als Vergütung für die Piratenpartei an, in der Hoffnung, damit noch bessere Politik zu machen. Und deswegen habe ich auch, ich habe es jetzt nicht vor mir, ich habe es aber im Kopf, glaube ich, 4.000 Euro dort abgezwackt, die ich aufteile, glaube 1.000 Euro Bund, 1.000 Euro Land und 2.000 Euro KV oder so ähnlich. Aber wer das genau wissen will, ich habe dazu noch 2-3 Sätze geschrieben im Piraten-Wiki, habe es jetzt aber gerade nicht hier bei mir. Die nächste Frage, die im Pad gestellt wurde, ist, wie steht ihr zur Gentechnik? Welche Form der Gentechnik? Frage zurück an den Antrag, an den Fragesteller. Ja, also generell, also das heißt einmal pflanzlich, technologisch als solches, bestimmte Genveränderungen, die benutzt werden, um auch bestimmte Stoffe herzustellen. Zu Gentechnik. Ja, es ist eine wirklich komplexe Technik. Gibt Punkte, wo man sie wirklich sinnvoll einsetzen kann. Bestes Beispiel sind die guten E. Colis, die heutzutage Insulin herstellen. Das Insulin, das wir, also das Diabeteskranke heutzutage bekommen, kommt von genetisch veränderten E. coli-Bakterien. Früher mussten dafür große Kälberherden geschlachtet werden. Insofern, Gentechnik kann auch wirklich sinnvoll einsetzbar sein. Will ich Gentechnik an Stellen haben, wo Dinge entstehen, die sich Menschen in den Mund stecken und auch runterschlucken? Nein. Weil die Folgen davon, wenn wir genetisch veränderte Organismen in die, ich nenne das jetzt mal, freie Wildbahn entlassen, nicht abschätzbar sind. Also es gibt Beispiele, dass zum Beispiel in Kanada eine Getreideart nicht mehr angebaut wird, weil diese Getreideart nur noch in einer von Monsanto genetisch veränderten Form vorliegt und auch ja diese genetische Veränderung irgendwie sich dann in der Wildnis dominant erwiesen hat, ist es einfach zu riskant. Also ja, wenn wir das unter Laborbedingungen machen, weil wir irgendwelche Bakterien dazu bringen wollen, dass sie uns ein Medikament ausschwitzen, super Sache, mehr davon. Wenn wir das in die freie Wildbahn außerhalb von Labors mit großen Abluftfiltern und so, zu großes Risiko. Das ist so ein bisschen wie Atomkraft. Das kann man nicht, nicht beherrschbare Technologie. Ich sehe das ähnlich wie der Florian und nicht in die Natur, aber industriell. Ja, wir kommen heute ohne Gentechnik nicht mehr aus. Wir sind auch längst über den Punkt drüber hinaus, auf dem wir auf Gentechnik verzichten könnten. In der Nahrungsmittelproduktion lehne ich es allerdings ab, obgleich uns bewusst sein sollte, dass überall, wo Soja heute drin ist, wir quasi genetisch veränderte Lebensmittel konsumieren. Ja. Ja, Gentechnik. Also ich hatte ja gesagt, die Frage zielte darauf ab, es gibt verschiedene Formen der Gentechnik eben, grüne Gentechnik in der Landwirtschaft, rote Gentechnik, Medizin. Ich lese das auch ehrlich gesagt gerade aus der Wiki ein bisschen ab, weil ich habe das jetzt auch nicht alles so im Kopf. Weiße Gentechnik, Industrie, graue Gentechnik in der Entsorgung. So, jetzt müssen wir halt gucken, an welchen Stellen ist Gentechnik gut, wie wird sie dort eingesetzt. Grüne Gentechnik spaltet sich im Prinzip auch schon wieder darauf, ob man transgene Pflanzen macht oder nicht. Also ob man zum Beispiel tierische Gene in Pflanzen einschleust, da bin ich also strikt dagegen. Das ist völlig irrsinnig. Wenn man jetzt das sozusagen nur als beschleunigtes Instrument klassischer Züchtung benutzt oder sieht, kann ich es mir vorstellen. Ich bin allerdings wirklich sehr, sehr skeptisch, gerade momentan im Umgang mit der grünen Gentechnik, Beispiele Monsanto etc. etc. Und deswegen würde ich da zum jetzigen Zeitpunkt eher die Finger von lassen, oder würde ich die Finger von lassen, so ähnlich wie es eben mit der Atomkraft ist, also nicht beherrschbar in irgendeiner Form durch Machtverflechtungen und Interessensverflechtungen von irgendwelchen Global Players. Gentechnik in der Medizin bin ich grundsätzlich dafür. Da kommen wir dann natürlich dann schnell in diese Dystopie des gezüchteten Menschen, Designerbabys etc. etc. Das ist, denke ich, aber eine Frage, die müssen wir uns heute noch nicht stellen. Das ist sozusagen das Problem der zukünftigen Generation, oder was heißt das Problem? Das ist die Fragestellung, ähnlich wie wir uns heute damit beschäftigen müssen. Wie verändert das Internet die Welt? Müssen wir sozusagen oder muss die zukünftige Generation sich eben diese Frage stellen? Ich bin da sogar so, dass ich sage, wir sollten dort ja forschen oder Forschung finanzieren, weil also ich sehe das als große Zukunftstechnologie an, ähnlich wie das Internet heute eben. Und ja, also so eine Zukunftstechnologie können wir in Deutschland ganz gut brauchen, denke ich. Ja, weiße Gentechnik in der Industrie und graue Gentechnik in der Entsorgung, dazu kann ich gar nicht so viel sagen, da habe ich nicht genug Informationen. Auch da gilt eigentlich, ja, solange das sozusagen wirklich lokal begrenzt bleibt und nicht sich irgendwie durch Zufall oder durch einen Unfall in die freie Umwelt ja, freisetzt, so lange kann man das, denke ich, tolerieren. Jetzt der John nochmal. Ja, nochmal eine Frage zu deutschen Waffenexporten. Wirtschaftliche Chance? Fragezeichen. Politisches Risiko? Fragezeichen. Also zu Waffenexporten in der deutschen Lederindustrie gibt es mehr Arbeitsplätze als in der deutschen Waffenindustrie. Insofern weiß ich gar nicht, warum wir die ganze Zeit davon ausgehen, dass Waffenindustrie hier in Deutschland so ein Riesenwirtschaftsfaktor wäre. Ach ja, okay, gut, es werden teurere Geräte gehandelt, aber es gibt dort mehr weniger Arbeitsplätze als in der lederherstellenden Industrie. Waffenhandel ist immer so ein Problem. Also, ich finde es auf jeden Fall sehr kritisch, dass wir so lupenreinen Demokratien wie Saudi-Arabien oder Bahrain oder auch nur der Türkei Panzer verkaufen. Ja, die Türkei ist ein NATO-Partner, aber die Panzer, die wir der Türkei verkauft haben, um sich gegen externe Gegner zu wehren, werden in der Türkei gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Warum Muammar Gaddafi in seinen Arsenalen hauptsächlich deutsche Sturmgewehre hatte, ist nochmal eine Frage, die zurzeit vom Bundestag geklärt wird. Ich bin gespannt, was für eine Ausrede Sie finden, dass dieser Deal sauber war. Ich würde die deutsche Waffenindustrie einfach nicht so hochhängen. Es geht nicht, sie ist wirtschaftlich für unser Land nicht so wichtig, wie immer behauptet wird. Und Waffen sind nun mal gefährliche Geräte, die nur Leute haben sollten, die wissen, was sie damit tun. Und wir geben unsere Waffen zurzeit Leuten, die damit echt dumme Dinge machen. Und das ist es nicht wert. Ich bin generell dagegen, mit Dingen, die andere Menschen töten, in welcher Form auch immer, Profite zu erwirtschaften. Also ich würde einen Exportstopp befürworten. Ich würde versuchen, die Industrie in irgendwas Sinnvolles umzuwandeln, was man vielleicht für Forschung brauchen, was weiß ich, dass sie bessere Raketen abschießen können oder irgendwelche Bauteile auf Projektile geladen in den Weltraum geschnipst werden können. Keine Ahnung, was auch immer, wofür die Waffentechnologie noch nützlich sein könnte, für irgendwelche Bohrungen auf Asteroiden oder sonst was. Aber ich bin dagegen, dass die Waffen gegen Zivilbevölkerung eingesetzt wird, und das können wir nicht kontrollieren. Wir können natürlich in jede Waffe eine Fernsteuerung einbauen und die dann abschalten gegebenenfalls, wenn sie für den Zweck, für den sie entwickelt wurde, eingesetzt wird. Aber dann wird auch sehr schnell der Marktwert der deutschen Waffenindustrie ins Bodenlose sinken. Ich habe leider die Frage nicht mitbekommen, weil ich hier nebenbei den Chat mitgelesen habe. Das Thema Gentechnik ist ja immer sehr umstritten. Gibt es übrigens hoffentlich morgen eine Diskussion noch zu Real Life. Ja, könntet ihr die Frage nochmal wiederholen? Ja, mache ich gern. Es geht um die deutschen Waffenexporte. Wirtschaftliche Chance? Fragezeichen oder politisches Risiko? Fragezeichen. Also da muss ich ganz klar sagen, ich finde es unmöglich, mit Waffen Geld zu verdienen. Also sorry, da verzichte ich dann doch tatsächlich volkswirtschaftlich lieber auf ein paar Einkommen oder ein paar Arbeitsplätze, anstatt die Welt irgendwie mit Waffen zu beliefern. Mag sein, dass ich da jetzt einen relativ harschen Standpunkt vertrete, aber das ist so das Erste, was, sag ich mal, emotional in mir hochgeht, wenn ich sowas höre. Die sollen ihre Waffen entweder selber produzieren oder am besten keine verwenden. Die nächste Frage von Thomas Walter. Ja, warum war 1998 auf heute? Auf dem Balkan schlachten sich die Moslems und die Serben gegenseitig ab. KZs gibt's und ein Ende ist nicht abzusehen. Was soll die deutsche Bundesregierung machen? Embargos gegen alle Beteiligte, unbewaffnete Beobachtertruppen hinschicken, irgendwie versuchen, Hilfe anzubieten, nicht militärischer Natur. Solche Konflikte entstehen aber nicht über Nacht. Also wir können jetzt nicht sagen, morgen tritt das auf. Wir wissen in der Welt heute, es gibt immer noch überall verteilt in sehr kalten Regionen Russlands Arbeitslager. Es gibt auch anderswo auf der Welt Arbeitslager. Sowas entsteht nicht über Nacht und sowas muss permanent angesprochen werden im Dialog. Aber auf keinen Fall irgendwie abgewartet werden, bis man dann endlich wieder mit militärischen Mitteln eingreifen kann, um dort wieder irgendwelche Landstriche zu besetzen und die geopolitisch neu zu verteilen. 98 wäre es vielleicht ganz klug gewesen, von der Bundesregierung irgendwie Kroatien nicht anzuerkennen. So, weil dadurch, dass wir Kroatien anerkannt haben, haben wir da eine ganze Menge Öl ins Feuer gekippt. Da hätten wir ansetzen müssen. Zu der KZ-Geschichte, die dann 98 im Kosovo war, ja, da hätte die Bundesregierung irgendwie mal ihren Geheimdiensten vertrauen sollen, weil das waren Bilder von irgendwie 4 Jahre alt, auf die sich unser geliebter damaliger Verteidigungsminister berufen hat. Dieser erste Kriegseinsatz der Bundeswehr im Kosovo war einfach an den Haaren herbeigezogen in einem dringenden Bedürfnis einer Bundesregierung, endlich in Anführungszeichen normaler NATO-Partner zu sein. Und das ganz ohne UNO-Mandat und ohne alles. Ja, es gibt Situationen, in denen man militärisch eingreifen muss. Zum Beispiel, ich gebe jetzt mal als Beispiel das Eingreifen der Volksrepublik Vietnam in Kambodscha, um die Roten Khmer zu stoppen. Aber was wir viel mehr machen sollten, ist, was auch der Matthias schon gesagt hat, im Vorfeld gucken, dass wir solche Situationen gar nicht provozieren. Ein Beispiel, das immer wieder aufkommt, ist das Beispiel, also das Versagen der internationalen Gemeinschaft in Ruanda während des dortigen Völkermords. 3 Monate bevor dieser Völkermord losbrach, sind 4 Container mit Macheten aus China nach Ruanda geschafft worden, die kein Mensch dort brauchte. Und spätestens das wäre der Punkt gewesen, wo wir hätten aufmerksam werden können oder müssen, als in Ruanda an gewisse Leute Macheten verschenkt wurden. So. Es gibt immer, bevor solche Extremsituationen, die militärisches Eingreifen erfordern, entstehen, gibt es immer wieder Situationen, wo man im Nachhinein jetzt sagt, irgendwie hätten wir aufpassen sollen. Ja, vielleicht sollten wir endlich mal aufpassen. So. Also im Prinzip geht es ja um die Frage, ist man für Auslandseinsätze der Bundeswehr ja oder nein? Ich sag mal so, grundsätzlich bin ich der Auffassung nein. Ich erkenne ja Souveränität anderer Staaten an und die sollen dann ihre Probleme auch in irgendeiner Form selber lösen oder müssen sie selber lösen dürfen, sagen wir es mal so. Natürlich flankierende Maßnahmen, wie im Vorfeld politische Einflussnahme etc. etc., Zivilbevölkerung unterstützen, sicher alles dabei. Es ist so, sollte es dann tatsächlich irgendwann mal auf dem Punkt, also auf der Tagesordnung stehen, ob es einen Einsatz geben soll oder nicht, dann wird es ja doch, denke ich, also ich werde auf jeden Fall, sage ich mal, die Basismeinung dann hören wollen. Ich gehe eigentlich mal davon aus, dass die Basis der Piraten sagen würde, nein, wir wollen das nicht. Dem würde ich mich dann dankend anschließen. Sollte die Basis sich dafür entscheiden, dann müsste ich nochmal also wirklich intensiv in mich gehen ja, gegebenenfalls dann nochmal das Überdenken, aber grundsätzlich zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, nein. Ich würde auf jeden Fall, ja, mir auch natürlich Fachleute ranziehen. Sollte Sebastian nicht sowieso im Büro nebenan sitzen, könnte ich den ja zum Beispiel anrufen. Ja, oder auch so Personen wie Schellatour oder so, die wirklich auch Lebenserfahrung haben. Ja, also es ist keine Entscheidung, die ich dann sicherlich alleine treffe. Jetzt der Seehund nochmal. Ja, Frage an alle Kandidaten. Wer sind für euch die politischen Talente im KV Sachsen? Wie erkennt und fördert ihr solche Talente? Oder sollte die Partei politische Talente nicht fördern? Die Frage ist, was ist ein politisches Talent und wer beurteilt sowas? Ich sag mal, so ein politisches Talent zeichnet ja dann in irgendeiner Form auch aus, dass er Mehrheiten für sich gewinnen kann. Ich sehe bei den Piraten ein bisschen das Problem, dass man Berührungsängste hat zwischen realer Politik und was es letztendlich bedeutet, auch für Politik bezahlt zu werden und das als Beruf zu begreifen und der Basis. Also da, ja, da sehe ich noch wirklich Berührungsängste. Ja, das ist mal meine Meinung. Also bei mir zählt nicht allein, ob jemand ein politisches Talent hat, sondern bei mir zählt eigentlich, ob der die Inhalte unseres Parteiprogramms verstanden hat und ob der die auch umsetzt. Wenn sich da jemand findet und unsere Kandidatenliste, die bietet auf dieser Basis tatsächlich einige Namen und das wird dann noch mit einem politischen Talent verbunden, dann bin ich froh. Aber im Zweifel will ich lieber jemanden, der politisch nicht ganz so talentiert ist, aber die Wertvorstellungen aus unserem Parteiprogramm selber lebt und andere damit infiziert. Also es kann sein, dass ich das einfach falsch verstanden habe, aber Sachsen ist immer noch ein LV und kein KV. Politische Talente, das ist schon wieder so eine Personaldebatte. Ich habe keine Ahnung, warum wir als die Partei, die das mit den Themen und nicht mit den Köpfen macht, die ganze Zeit über Personal reden. Personal ist nebensächlich. Was wir an Personal brauchen, sind Leute, die Beschlüsse verstehen, begreifen, umsetzen. Ob das jetzt ein politisch talentierter Mensch ist oder nicht, er muss einfach Dinge gebacken bekommen. Also da würde ich dir tatsächlich leider ein bisschen widersprechen. Darf ich jetzt überhaupt noch das kommentieren oder diskutieren? Von mir aus gerne. Also ich denke schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, ein politisches Talent zu haben. Letztendlich die Aufgabe, die die Piraten halt in den nächsten 4 Jahren haben wird, also dann anschließend an die Wahl, wird halt sein, politische Akzente zu setzen, in irgendeiner Form die Regierung, ja, zu triezen und das öffentlichkeitswirksam zu machen. Es nutzt niemanden, also wenn wir irgendwie uns in irgendwelchen Büros mit Akten zu ballern und dann letztendlich ja genauso verbissen und unkreativ werden wie die bestehenden Parteien. Also es geht jetzt wirklich auch darum, was ich sagte vorhin auch, die Vision, den politischen Prozess in irgendeiner Form ja zu reformieren, und dafür braucht man tatsächlich auch Talente. Also auch natürlich, ja, um draußen anzukommen. Also ich kann mal kurz beschreiben, also inhaltlich, natürlich, ich stehe total hinter den Piraten. Jede Wahl-O-Mat-Geschichte oder womit ich mich beschäftige, bin ich bei den Piraten. Aber ich war vorher halt auch sozusagen fast zu 80% themenbezogener Grüner. Letztendlich bewogen haben mich aber Köpfe der Piraten wie Marina oder Christopher Lauer, die sozusagen mir gezeigt haben, ja, das ist eine Partei, die will einen neuen Politikstil verkörpern. Und ja, es geht auch um Talente. Da als Antwort ein politisches Talent und ein guter Rhetoriker, das sind große Unterschiede. Dass wir im Bundestag Leute brauchen, die mal auf die Kacke hauen können, wie Schmidtlepp, wie Riot Buddha, wie wer das in NRW macht, weiß ich gerade nicht. Aber so, ja klar, brauchen wir Abgeordnete, die sich hinstellen können und Klaus Wowereit mit Wowereit-Zitaten erschlagen. Aber das ist für mich kein politisches Talent, das ist für mich ein guter Rhetoriker. Solche Leute brauchen wir. Was ein politisches Talent ist, weiß ich irgendwie immer noch nicht. Ich denke jetzt seit ein paar Minuten drüber nach. Was wir brauchen, sind im Bundestag, in einer Bundestagsfraktion, alle Teile dieser Partei. Von den Verwaltungspiraten, von denen du noch nie was gehört hast, die dafür sorgen, dass der Apparat läuft. Über die Programmpiraten, die zwei Aktenkoffer voll langweiligen Kram mit sich rumschleppen und auswendig gelernt haben, die dafür allerdings in einem Nebensatz sagen können, wie viel irgendwie die Bundesrepublik an mehr Steuern einnehmen würde, wenn das Ehegattensplitting wegfallen würde. Und am anderen Ende brauchen wir dann halt auch die Bierzeltredner, die sich in den Bundestag stellen und dort Dinge sagen, die in wichtigen nachrichtigen Sendungen wie der Heute-Show gebracht werden. Ich hab tatsächlich auch eine Vision davon, dass wir wieder dazu hinkommen, dass wir Politiker mit Charakter haben, wo Leute sagen, ja, dem vertraue ich in irgendeiner Form und nicht mehr so ein Wischiwaschi-Kram. Ich kann's nicht mehr sehen und viele können's nicht mehr sehen. Wir brauchen wieder Politiker, denen man das abkauft, dass sie irgendwie ernsthaftig sind, dass sie aufrecht sind, dass sie ehrlich sind, dass sie eine politische Haltung vertreten. Und das mehr als nur Inhalte. Ich hab's auch. Okay, eine Frage können wir noch machen. Als Beispiel: Transparenz ist für mich eine Haltung, eine politische Haltung. Ja, bin ich ehrlich, bin ich aufrichtig gegenüber der Verantwortung oder mache ich irgendwelche Hintergrundaktivitäten? Das kannst du mit keinem Gesetz der Welt, kannst du sowas sozusagen erzwingen. Es wird immer Möglichkeiten geben, die Leute, die bescheißen wollen, die bescheißen. Man kann es erschweren, ja, bin ich auch dafür, aber letztendlich ist es auch eine Charakterfrage. Also eine kurze Frage können wir noch machen, wenn noch jemand eine hat. Nadja wollte vielleicht noch, oder? Gut, ich habe das nicht, dass wir noch was schaffen. Ich hätte eine Frage, wenn ihr Abgeordnete werden würdet, im Fall der Fälle, wir schaffen 5% und ihr landet auf einem vorderen Platz, würdet ihr euch irgendwie verändern? Ich meine, würdet ihr, weiß ich nicht, vielleicht im Anzug rumlaufen und würdet ihr vielleicht eure Twitter-Accounts, wie nennt man das, sperren, also nicht mehr öffentlich führen? Oder kann man euch dann immer noch anrufen? Steht eure Telefonnummer öffentlich? Also das würde mich interessieren, wie ihr das handhaben würdet. Also ich würde mich ganz klar verändern. Ich würde Politiker werden, mit Herz und Seele. Und den Job versuchen, so gut auszufüllen wie möglich. Das heißt, ich würde wesentlich aktiver sein, als ich das jetzt vielleicht im Vorfeld gemacht habe. Ich hätte Blog, ich hätte Twitter, oder beziehungsweise habe ich ja schon. Ich fange ja gerade damit an, mich sozusagen darauf vorzubereiten. Ich werde sicher kein abgehobener Schnösel sein. Das ist auch nicht das, was ich als guter Politiker verstehe. Ich würde mich nicht verändern. Ich befinde mich im Wachstum, das würde ich beibehalten. Das spricht die Medienkompetenz an, die der Chris gerade gesprochen hat. Ich bin ja am Anfang in die Partei gekommen als Offline-Pirat und erarbeite mich da rein in viele verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Twitter. Das funktioniert immer bei mir immer noch nicht auf dem Handy so genau. Ich weiß nicht warum. Bitte um Hilfe. Mir schmiert auch ständig irgendwelche Rechner ab, aber ich bastle dran rum, also ich wachse. Und als Politiker würde ich weiter in Jeans rumrennen. Ich würde weiter meine Telefonnummer öffentlich halten, denn ich kann das Telefon ja dann abschalten, wenn ich nicht mehr will. Sicherlich gibt es dann auch eine private Telefonnummer, aber ich kann diesen Stereotyp von Politikern nicht ausstehen. Und das war ein wesentlicher Grund für mich, als ich die Berliner Piraten gesehen hatte, wie die rumrennen, in diese Partei zu kommen, in der Hoffnung, ich muss mir keinen Anzug anziehen, um die Idee weiterzutragen. Also, das würde ich nicht verändern. Würde ich mich verändern? Ja, ich würde mich ziemlich sicher verändern. Ich wäre, glaube ich, ziemlich häufig in Berlin. Des Weiteren hätte ich einen persönlichen Mitarbeiter, der meinen Terminkalender pflegt. Insofern wäre ich, glaube ich, ein pünktlicherer Mensch, als ich das heutzutage bin. Würde ich meinen Twitter-Account sperren? Warum soll ich das? Ich weiß doch jetzt schon, was ich twittere, und ich weiß, dass alles, was ich twittere, zitiert werden kann. Würde ich meine Telefonnummer depublizieren? Nein, wozu? Bin jetzt schon irgendwie traurig darüber, wie wenige Leute mich anrufen, obwohl ich meine Telefonnummer überall publiziert habe. Es gibt so viele Dinge, die man so schön klären könnte, wenn die Leute einfach mal anrufen würden. Würde ich mich ver Ja, natürlich würde ich mich verändern. Aber würde ich dadurch weniger ehrlich oder weniger offen werden, würde ich anfangen, mich zu verkleiden und Anzüge zu tragen? Ich hoffe nicht. Also ich trage ja jetzt schon irgendwie meine Nehmen Sie mich ernst Jacken, wenn ich ernst genommen werden will, und sage irgendwie jedem, der es wissen will, dass es Social Engineering 101 ist. Mir wird hier gerade von einem Menschen, der bei mir im Zimmer sitzt, zugerufen, dass ich ein Ballkleid tragen sollte. Gut, können wir mal drüber nachdenken, ob ich im Ballkleid im Bundestag auftrete. Am Weltfrauentag wäre das ein geiles Signal. Wenn die Kandidaten noch Zeit haben, können wir noch eine kurze Frage machen vom Seehund. Ja, ganz kurze Frage. Wie würdet ihr folgenden Satz vervollständigen? Wer das Geld hat, hat die Macht. Der Satz ist ja eigentlich schon vervollständigt. Die Frage ist jetzt, wie reagiert man da drauf? Also, vielleicht sollte man, oder vielleicht sollte die Politik sich mal wieder ihrer Verantwortung bewusst werden und dem Geld die Macht abnehmen. Ja, wir leben halt in einer kapitalistischen Gesellschaft. Da ist Geld und Macht immer sehr eng beieinander, was Wesen des Kapitalismus ist. Ich könnte jetzt irgendwie kitschig werden und sagen, dass mein Vater, als ich mit 14 darauf angesprochen gesagt habe, erklärt hat, dass im Kapitalismus geht es ums Geld, Punkt. In der Politik geht es um die Macht. Geld will Geld, Politik will Macht. Das ergänzt sich zurzeit sehr, sehr schön. Wir sollten das mal auf den Kopf stellen. Wir sollten irgendwie klar machen, dass Politik die Macht hat und dass das Geld der Macht egal ist. Es gibt für mich einen ganz klaren Primat der Politik über die Wirtschaft. Es gibt für mich auch einen ganz klaren Primat, dass wir sagen müssen, wir müssen diese Gesellschaft am Laufen halten, wir müssen diese Gesellschaft besser machen, als sie jetzt ist. Und das können wir nicht vom Geld abhängig machen. Wir müssen das von Glück, Zufriedenheit, was auch immer der Gesellschaft abhängig machen. Aber wenn wir weiter nur uns vom Geld lenken lassen, wird diese Gesellschaft noch fester an die Wand fahren, als sie das ohnehin gerade tut. Also das System, das wir zurzeit haben, ist kaputt. Und wir müssen gucken, dass wir das fixen, weil mehr von der gleichen Medizin wird es nicht bringen, wenn die Medizin irgendwie schon in den letzten 95 Jahren nicht angeschlagen hat. Okay, wer das Geld hat, hat die Macht, etwas Positives zu tun, ist aber leider oft arm an Erkenntnis daran. Okay, dann bedanke ich mich jetzt bei den Kandidaten und den Gästen und das war's für heute. Ja, vielen Dank auch an alle. Ich hätte auch noch mal ein paar abschließende Worte. Also erstmal, wenn wir gleich die Aufnahme stoppen, ist hier noch offene Runde. Ihr könnt immer noch den Kandidaten, die noch länger Zeit haben, hier Fragen stellen, mit denen diskutieren. Dann danke an allen Teilnehmern, die ihr da gewesen seid. Das war sehr sachlich fundiert. Fand ich schön. Danke an die Moderatorin, an Katten, für beide Tage, gestern und heute. Dann der Mumble Sachsen Stammtisch findet jeden Sonntag hier statt. Also für die Leute, die jetzt nicht aus Sachsen sind, sondern nicht wissen, wir sind dann auch mal so 30, 40, auch schon mal über 50 Leute da gewesen. Die nächsten 2 Sonntage sind offene Runden. Also da haben wir keine Top und keine Moderation, weil halt Weihnachtspause. Aber ab Januar geht es dann wieder los. Das macht dann die Strunz und der Pradi immer. Die Aufnahmen von heute und gestern findet ihr unter im Wiki unter Mumble Sachsen. Ich poste gleich den Link noch hier in den Chat. Die Aufnahmen sind sofort hoch, also die von dieser Stunde lade ich auch sofort hoch, also in einer Minute ist es oben. Dann kurz ein paar Termine für die Leute, die an unseren Aufstellungsversammlungen interessiert sind. Morgen in Chemnitz findet das zweite Real-Life-Kandidatengrillen statt. Da nehmen auch gleich fast alle von heute dran teil. Am 4.1. findet in Bautzen dann das dritte Real-Life-Kandidatengrillen statt. Am 7.1. und 8.1. dann findet das zweite Mumble Sachsen Grillen, also genau hier an dieser Stelle wieder statt. Wir haben noch kein Konzept für. Wir denken uns erst im neuen Jahr irgendwann nach Bautzen mal was Schönes aus, wie wir das hier machen. Und am 12. Januar und 13. Januar findet dann endgültig die Aufstellungsversammlung in Klausnitz statt. Alle Infos gibt es bei uns im Wiki in Sachsen. Sonst meldet euch auch irgendwie über Twitter oder hier jeden Sonntag mal, wenn ihr Fragen habt wegen Übernachtung und anderen Sachen. Gut, danke allen Teilnehmern. Ich stoppe jetzt die Aufnahme und dann offene Runde.